Ich kann Kanzler, hieß es am vergangenen Freitag im ZDF aus dem Munde hoffnungsvoller Menschen, die im Verlauf einer regelrechten Castingshow ihr politisches Talent unter Beweis stellen durften. Vor den Augen einer Jury, bestehend aus dem Ex-Politiker Henning Scherf, Günther Jauch und Anke Engelke. Am Ende entschied das Publikum per Telefon und mit überwältigender Mehrheit wurde Jakob Schroth zum Sieger gekürt. Er ist 18 Jahre alt, kommt aus Brandenburg. Dort ist er bereits hochaktiv in der Kommunal- und Landespolitik für die CDU. Jetzt ist er am Telefon. Guten Tag, Herr Schroth. Ja, hallo. Nach Wahlsiegen sind es Sieger inzwischen gewohnt, dass die Parteichefs Ihnen per Handy gratulieren. Wer aus dem CDU-Vorstand hat sich denn übers Wochenende bei Ihnen gemeldet? Also aus dem Bundesvorstand niemand. Mal gucken, vielleicht meldet sich ja die Bundeskanzlerin noch. Aber hier auf Landesebene, da habe ich natürlich von vielen CDUlern, von vielen Parteifreunden alle besten Glückwünsche bekommen. Vom Generalsekretär oder auch von diversen Landtagsabgeordneten habe ich mich sehr darüber gefreut. Aber auch von Freunden und Familie natürlich kam ein tolles, positives Feedback. Wieder die Politikverdrossenheit oder auch gegen die zunehmende Politikerverdrossenheit will das ZDF diese Ich-kann-Kanzler-Show gesetzt haben. Feine Absicht eigentlich. Was uns jedoch schon gestört hat, war die 1:1-Ästhetik einer Castingshow à la Deutschland sucht den Superstar. Also man sah da so Einspielfilme mit so Weichzeichnern und immer schön plakative Sätze der Kandidaten und Bilderchen. Wie haben Sie das erlebt, Herr Schroth? Es ging ja doch über eine Zeit lang von einigen Wochen, diese Castinggeschichte. Fanden Sie das alles so gut? Also erstmal hat es mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und es ging ja nicht irgendwie darum, besonders gut auszusehen oder weiß ich nicht, besonders gut singen zu können, sondern es ging um eine ernsthafte Sache, nämlich Politik gestalten zu können. Und ich fand es sehr mutig vom ZDF, dass wirklich mal die Initiative ergriffen wurde, weil an allen Ecken und Enden in diesem Land wird immer rumgemeckert, dass niemand was tut, dass alle Politik verdrossen sind und von daher finde ich, dass es mal eine gute Initiative war und ein gutes Zeichen gesetzt wurde. Es gibt auch Jugendliche, die sich politisch aktiv sozusagen einbringen können. Dass das alles ein bisschen plakativ war, gut in 45 Sekunden kann man sehr, sehr schlecht eine konkrete Wahlkampfrede halten. Wir sollten ja eine gesamte Idee für Deutschland sozusagen entwickeln. Und ich finde, es ist ja eigentlich eine tolle Sache, wenn man sich auch als junger Mensch da vor Millionenpublikum mal hinstellen kann. Und ich finde, das kann man auch mal so sagen. Was wir von Ihnen mittlerweile wissen, Jakob Schroth, ist, dass Sie ein ziemlicher Politik-Junkie sind. Mit 16 Ämtern auf kommunaler, lokaler Ebene inzwischen. Sie sind 18 Jährchen alt. Wann hat das denn angefangen? Oh, das hat angefangen kurz bevor ich 16 Jahre alt war. Da gab es so ein paar Schlüsselereignisse. Ich habe festgestellt, so bei der Jugendpolitik, es gibt viele, viele, viele Leute, die immer richtig viel rummeckern und immer sagen, was ihnen alles nicht gefällt. Aber es gibt so niemanden wirklich, der auch mal was tut. Also der mal das Ruder in die Hand nimmt und sagt, so, das verändern wir jetzt, das verbessern wir jetzt. Und das war mir sozusagen so ein bisschen ein Dorn im Auge. Und da wollte ich Vorreiter sein und habe angefangen, mich auch in Gremien zu engagieren, in verschiedenen. Und ja, das war jetzt sozusagen so ein bisschen der Gipfel erstmal, der vorzeitige Gipfel am Freitag. Ich meine, was in der Show auffiel, und das war bei allen Kandidaten fast gleich, dass sie eigentlich genau dieselbe Rhetorik benutzt haben wie alle Politiker. Also denselben Jargon mit leider auch oft denselben Phrasen und denselben Klischees. Ich meine, sogar Günther Jauch hat das kritisch angemerkt. Und dass vielen Menschen die Politik inzwischen egal ist, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir also auch immer so eine merkwürdige gestanzte Sprache hören. Immer, wir alle müssen ihren Beitrag leisten und so. Ich meine, haben Sie über diesen Zusammenhang schon mal nachgedacht? Ja, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber gerade sowas wie alle müssen ihren Beitrag leisten, das ging ja, glaube ich, in dem Zusammenhang um die Solidarität der Gesellschaft. Ja, kann ja sein, dass Politiker das auch öfters mal sagen, aber es ist ja de facto so. Wir sagen das ja nicht, weil es sich gut anhört, sondern weil wir fest davon überzeugt sind. Ich habe ja auch darüber geredet, dass wir eine gemeinschaftliche Gesellschaft wieder brauchen. Das hört sich auch plakativ an, aber ich glaube, ich konnte auch ein bisschen zeigen, was dahinter steht. Und sicher muss man eine Vision haben. Und wenn da bestimmte Sprüche dabei sind, die auch mal im öffentlichen Raum fallen, dann finde ich das jetzt nicht verwerflich, dass wir die aufgegriffen haben. Ja, der Punkt ist ja der, dass in dem Moment, wenn es Sprüche werden, man eigentlich nicht mehr so richtig zuhört und dass sozusagen das ja auch vielleicht auch gerade was Neues sein könnte, dass man vielleicht mal in einer eigenen Sprache spricht. Ja, also bei mir haben sich schon einige so ein bisschen gewundert eigentlich, was auch die Sprache anging. Die haben ja gesagt, Mensch Jakob, du bist doch ein CDUler, du hast ja nur über Sozialpolitik und über Chancengleichheit geredet. Also ich glaube, da konnte ich schon ein paar neue Akzente setzen. Das war für die Leute ein bisschen seltsam. Ich habe nicht einmal über Wirtschaft richtig geredet, aber das war auch ganz bewusst so, weil ich wollte mal ein Gegenzeichen setzen. Wir werden ja oft so als Partei der sozialen Kälte bezeichnet, was ich denke, überhaupt nicht richtig ist. Und deshalb habe ich auch viel über soziale Ungerechtigkeiten an dem Amt geredet. Sie haben ein Kanzlergehalt gewonnen, das ist schon mal nett. aber auch ein Praktikum im Bundestag. Wissen Sie schon, wo Sie das machen? Oder haben Sie schon einen Wunsch? Ja, wahrscheinlich wird das im Bundeskanzleramt sein. Im Bundestag hatte ich nämlich schon mal eins gemacht für 2 Wochen bei einer Abgeordneten. Und das wird jetzt wahrscheinlich im Bundeskanzleramt sein. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil im Bundeskanzleramt, ähnlich wie beim Bundesnachrichtendienst oder beim Verfassungsschutz, bekommt man ja normalerweise keine Praktikumsplätze aus Sicherheitsgründen. Und dass das jetzt klappt, ist natürlich eine ganz tolle Sache und ich freue mich drauf. Was wird diese Frage sein, wenn Sie Angela Merkel dann die Hand drücken, schütteln dürfen, was Sie bestimmt dürfen? Ja, ich hatte sie schon ein paar Mal getroffen, habe kurzes Wort immer mit ihr gewechselt, aber ich glaube, wenn ich sie dann treffen werde, dann werde ich sie fragen, wie ihr die Sendung gefallen hat und was sie darüber denkt, wie wir unsere Politik, unsere Jugend wieder zur Politik hinbegeistern können, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Dann alles Gute, toi toi toi, ja, fürs Praktikum und für das weitere politische Leben. Jakob Schroth, Gewinner alles der klar. Sendung. Ich kann Kanzler. Danke Ihnen. Okay, danke. Und wir wenden uns nach 15 Uhr dem Klerus zu. Die Pius-Brüder sind weiterhin auf kirchlichen Krawall gebürstet. Demnächst wollen sie öffentlich Priester weihen, was ihnen der Vatikan zwar untersagt und die deutschen Bischöfe als Affront empfinden. Wir weihen trotzdem, sagt die Vereinigung der Brüderschaft. Und wir besprechen den Fall mit dem Theologen Wolfgang Beinert. Er hat früher mit dem heutigen Papst zusammengearbeitet. Thank you.